Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria Deutschschweiz. Aus dem Studio des weltweiten päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Wir freuen uns heute, Weihbischof Volodymyr Ruza aus Lemberg in der Ukraine in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Seit 2016 dient er als Weihbischof der griechisch-katholischen Erzdiözese Lemberg und erlebt hautnah die Herausforderungen, die der anhaltende russische Angriffskrieg mit sich bringt. Heute möchten wir mit ihm über die aktuelle Lage in der Westukraine, die Rolle der Kirche in diesen schwierigen Zeiten und auch über seine persönlichen Erfahrungen sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Weihbischof. Danke für die Möglichkeit, zu Ihnen zu sprechen. Ich begrüße meinerseits alle Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb. Ja, sehr gerne, Exzellenz. Heute ist Wahltag in Deutschland, wird hier mit viel Spannung erwartet. Ist das eigentlich ein Ereignis, das auch in der Ukraine aufmerksam verfolgt wird? Also ich muss ehrlich sagen, es ist momentan ein bisschen im Schatten von der Amerika-Politik einerseits. Andererseits, das wird schon mitverfolgt, denn Ukraine ist in so einem Zustand, in so einer Not oder in dieser Dramatik. Man schaut überall herum, denn man ist auf Solidarität und Hilfe angewiesen. Deswegen andererseits, also die Wahlen werden schon mitverfolgt, auch was Medien betrifft. Mhm. Da sind wir natürlich genau bei der aktuellen Situation. Der Krieg in der Ukraine hat lange auch das Mediengeschehen hier beherrscht. Und wie das immer so ist, wenn andere Themen kommen, manchmal gerät etwas so in den Hintergrund. Wie sieht denn der Alltag der Menschen jetzt im Krieg aus? Können Sie uns da ein Update geben? Also ich muss ehrlich sagen, die Menschen sind erschöpft. Ja, das ist ganz klar. 3 Jahre Krieg, man wird von allen Seiten müde. Aber andererseits, die Menschen wissen und verstehen, dass es keinen Weg zurück gibt. Wohin denn? Mhm. Also in die Knechtschaft? Nein, das will man nicht. Und noch dazu, es sind schon so viele Opfer gebracht. Das hat so viele menschliche Leben gekostet. Wohin soll man dann zurückkehren? Natürlich an der Front ist die Lage sehr gefährlich und sehr angespannt. Was die Stadt, also Lviv, Lemberg betrifft, die Lage ist hier ruhig und zugleich auch angespannt. Besonders angespannt wird die Situation immer dann, wenn es Raketenalarm gibt, und das kommt immer wieder vor. Und man weiß ja nie, wo die Raketen einschlagen. Ja, das ist das Problem. Man weiß das nie. Im Prinzip ist das überall möglich. Es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine momentan, wo man sich verstecken kann. Also die russischen Angriffe auf zivile Ziele sind eine Methode, um die Menschen auch auszuschlagen, erschöpfen. Besonders dramatisch ist es, wenn in der Nacht die Sirenen ertönen. Ja, das macht schon Angst und Unsicherheit. Denn am Tag ist es hell, scheint Sonne, ist wärmer. Man kann kommunizieren, man kann mit jemandem sprechen und so weiter und so weiter. Nacht ist natürlich schwieriger und noch dazu, das Böse wirkt in der Dunkelheit. So ein Stück Normalität im Leben ist auch psychologisch sehr wichtig für die Menschen, um sich irgendwie von diesem Dauerstress durch den Krieg zu erholen, dass man ein bisschen spazieren geht, miteinander spricht. Auch Kulturleben geht weiter und soll leben, denn wir können nicht nur also vom Gedanken des Krieges leben. Das finde ich besonders wichtig, das kulturelle Leben. Also wir sollen alles tun, was die Menschen stärkt und ihnen Hoffnung gibt und so weiter. Mhm. Darüber werden wir noch sprechen. Also es ist wichtig, auch einen gewissen Alltag zu haben, trotz der Angst, die natürlich ganz natürlicherweise da ist. Wir haben dieses Thema Gewöhnung an Krieg, wenn man sich da überhaupt dran gewöhnen kann, angesprochen. Wie ist es denn mit Ihnen persönlich? Fühlen auch Sie sich manchmal als Seelsorger, als Bischof müde und auch niedergeschlagen? Ja, natürlich bin ich müde, denn meiner Meinung nach, jeder gesunde Mensch darf auch müde sein. Das heißt, er spürt diese Müdigkeit. Ich bin auch ein Mensch, nicht mehr. Das ist ganz klar. Man wird erschöpft, müde, es gibt viele Unsicherheit, aber ist wichtig, dass wir also unsere Kraft in Sakramenten, im Gebet aufschöpfen, tägliche Eucharistie feiern, also mit Leuten da sind. Und wir sind vor allem Seelsorger. Ich als Bischof bin ja Mensch, aber ich bin weder Politiker noch Kriegsexperte. Ich bin ja auch Seelsorger für die Menschen, also im Pastoraliendienst, was sehr, sehr, sehr aktuell ist. Wir sind auch gewöhnt, also jeden Tag zu genießen, würde ich sagen. Wir wissen nicht, was morgen kommt, ob morgen kommt und wie morgen kommt. Also wir genießen heutigen Tag, wir sind dankbar für diesen Tag. Und der Krieg hat uns gelehrt, sehr flexibel zu sein. Natürlich, man hat gewisse Pläne, soll man auch haben. Aber wie gesagt, es ist wichtig, den heutigen Tag zu genießen. Ich sage sehr oft zu den Menschen, auch zu mir, auch wenn der heutige Tag der letzte ist, es geht nicht darum, dass man Angst davor bekommt. Nein, dass man diesen Tag eben würdig begeht. Mhm. Ja, das ist wichtig. Das klingt jetzt spontan ziemlich positiv, so als gäbe es bei Ihnen auch so etwas wie einen Alltag. Dabei kann ich mir vorstellen, dass Sie ja auch viele unangenehme Tätigkeiten auszuführen haben bei all den vielen Schicksalen, bei all dem vielen Leid, was den Menschen widerfahren ist. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie sieht denn so ein Tag in Ihrem Leben aus? Ja, es gibt verschiedene Tätigkeiten und das ist so im Dienst eines Bischofs sehr verschiedene Sache. Ich sage sehr oft auch zu mir, nun gut, wenn jemand zum Beispiel gewissen Beruf hat, so wie Tischler, Bauer und so weiter, ungefähr ist die gleiche Tätigkeit. Also wir beginnen oder versuchen unseren Tag zu beginnen. Wir feiern mit Erzbischof immer in der Kathedrale in der Früh um 7:30 Eucharistie, wenn wir am Ort sind. Das ist unser gemeinsames Gebet, auch mit den Menschen. Nicht in der Hauskapelle, sondern in der Kathedrale mit den Menschen. Wir begegnen den Menschen. Dann ist Frühstück, ein bisschen Meditation, lautes Gebet und das. Und dann gehe ich in den Tag, was der Tag mir auch bringt, in der Kurie, also im Büro, einige Sachen zu erledigen, mit ihm mit Arbeiten zu sprechen. Es gibt auch sehr viele Einladungen in die Gemeinden, in die Pfarren, auch die Weihen, Diakonweihe, Priesterweihe. Wir machen das auch am Sonntag oder auch während der Woche. Wir klären mit Kandidaten ab. Wir versuchen, also unsere Kandidaten einzeln zu weihen, damit das für sie und für ihre Familien auch ein Fest ist. Dann um 14 Uhr haben wir immer in der Kathedrale so kurzes Jesusgebet, vierte Stunde. Und wir laden die Leute, die einfach da sind, und unsere Mitarbeiter von der Kurie, vom Ordinariat. Das ist zugleich so unser gemeinsames Gebet. Mhm. Dann können wir uns mit Mitarbeitern treffen, Tee trinken oder Kaffee trinken oder Pizza essen, je nachdem, soweit uns Tag ja erlaubt. Dann, wenn ich am Ort bin, dann gehe ich wieder in die Kathedrale zum Vesper, damit ich nicht alleine in der Kapelle bete. Und abends ist es wichtig, ein bisschen spazieren zu gehen. Aber wie gesagt, dieser Tagesverlauf ist im Idealfall. Es gibt sehr viele Termine, die das nicht ermöglichen, dass man nach so einem Rhythmus geht. Wir haben sehr viele Einladungen, also Lemberg, Lviv, das ist eine Universitätsstadt, sehr viele Universitäten, Hochschulen und so weiter. Und auch dazu, wir haben leider viele Begräbnisse von gefallenen Soldaten. Da werde ich auch also sehr oft gerufen oder eingeladen. Nach Möglichkeit gehe ich auch hin oder versuche, andere Termine zu verschieben oder abzusagen, weil es mir also wichtiger scheint. In der Stadt gibt es fast jeden Tag eine Beerdigung und von mehreren Soldaten zugleich. Es wäre ein großes Fest, wenn es in der Stadt keine Beerdigung wäre, aber das ist sehr selten. Mir ist das wichtig, auch zu diesen Menschen zu gehen. Natürlich werden auch die anderen Termine dann verschoben oder abgesagt, denn wir wissen nicht früh genug, wann die Beerdigung stattfindet. Diese Information bekommen wir entweder am Vorabend oder vor einem Tag. Deswegen, man braucht da auch flexibel zu sein. Vielen Dank für diese Einblicke, Weihbischof Ruzza. Gleich sprechen wir hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb weiter über die Herausforderungen der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Und wir wollen auch den Versuch unternehmen, vorauszublicken. Wie wird es weitergehen angesichts der Neuausrichtung der US-Politik? Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell. Wie geht es den Menschen in der Ukraine? Wie geht es weiter dort? Das sind die Fragen, die ich heute bespreche mit Weihbischof Volodymyr Ruzza aus Lemberg. Herr Weihbischof, Sie haben gerade schon von Ihrem Alltag als Seelsorger berichtet, zu dem es leider auch gehört, Menschen, vor allem Soldaten, zu beerdigen und die Angehörigen zu trösten. Mit welchen Anliegen kommen die Menschen sonst noch zu Ihnen? Ja, die Menschen kommen vor allem mit der Unsicherheit. Natürlich, ich kann ihr familiäres Leben nicht klären, denn also ich bin auch sehr grundsätzlich vorsichtig mit Ratschlägen. Das gebe ich sehr selten, so jemand bittet um Rat oder bitte geben Sie mir Rat, sagen. Da bin ich sehr vorsichtig aus verschiedenen Gründen. Erstens, man muss Lebenskontext sehr genau wissen, um jemanden Rat zu geben, wie er dann weitergehen soll und so weiter. Mir ist doch wichtiger, Menschen anzuhören, auch die Jugendlichen, die da kommen, die Jugendgruppen. Am Samstag war es also sehr angenehm. Da kam eine Jugendgruppe von anderem Gebiet hier zum Besuch. Wir haben ein bisschen unterhalten, dann miteinander Pizza gegessen. Und andererseits, es kommen die Menschen von Vereinen mit verschiedenen Anliegen, was sie da betrifft. Es gibt ein bisschen auch, also verwaltungsmäßig, was die Kurie betrifft, damit das Ganze läuft. Also ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich kann nicht so genau definieren, womit die Menschen kommen, aber wenn man mit so einem Wort definieren könnte, dann würde ich sagen, also das Hauptanliegen ist die Unsicherheit. Mhm. Und die Unsicherheit, das ist ja etwas, was auch die Jugend immer besonders betrifft. Ja, natürlich. Ja, wie es weitergeht, wie unsere Zukunft ist, was mit dem Land passieren wird und wie wir weiterleben und so weiter. Und vor allem, wann der Krieg zu Ende ist. Das ist also Hauptfrage in dieser Unsicherheit. Ja. Mhm. Gibt es da bestimmte Programme, die sich der Jugend widmet seitens der Kirche? Ja, wir haben gute Programme. Wir haben sehr viele also Treffen, Kurse, Ausbildungen. Aber mein Hauptanliegen ist, also mit Jugendlichen einfach mit ihnen zu sein. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, Jugend erwartet nicht so viele Vorträge, Kurse und Konferenzen und so weiter. Sie will, dass man miteinander da ist, dass Seelsorger da ist, dass ältere Generation da ist. Das ist so wie in einer Familie, oder? Leben verschiedene Generationen und die Eltern halten nicht viele Vorträge, also für ihre Kinder oder Konferenzen. Die wohnen einfach in einer Familie und die Jugend schaut, was die Älteren machen, was sie gut machen, was sie vielleicht nicht so gut machen. Die Kinder schauen auch auf die Eltern, was die machen. Also, und das ist so mein Prinzip oder mein Modell der Jugendseelsorge, einfach mit ihnen zu sein. Sie können auch viele gute Sachen sagen. Wir sind gewöhnt, dass die Jugend vielleicht unsere Zukunft ist. Ich würde sagen, die Jugend ist auch unsere Gegenwart. Vor allem in so einer sehr schnellen Entwicklung der Technik und so weiter. Jugend ist da sehr gut fortgeschritten. Die sitzen ja in diesen ganzen sozialen Netzen, die haben ihre Fragen, ihre Herausforderungen, ihre Ängste und andererseits, ich lerne sehr viel auch bei den Jugendlichen. Und wie sieht es insgesamt aus mit der Hilfe für die Menschen? Gibt es bestimmte Projekte, die die Kirche jetzt ganz besonders vorantreibt oder die auch in der Zukunft jetzt wichtig sein werden? Ja, das kann ich genau sagen. Wir haben ein großes Programm, was heißt Wundenheilung des Krieges oder das Heilen Wunden des Krieges, wie man im Deutsch das richtig formuliert. Ich hoffe, Sie verstehen, worum es geht. Also der Krieg hat sehr viele Wunden gebracht und unsere Aufgabe, vor allem als Kirche, ist den Menschen zu helfen, diese Wunden zu heilen. Wir haben sehr gute Programme und das läuft also komplexmäßig. Da braucht man schon also Psychologen, Psychotherapeuten und auch Seelsorge. Das soll miteinander gehen. Wir haben gute Einrichtungen in unserer Pfarrgemeinde, auch hier an der Kurie. Wir mieten für so eine gute Einrichtung unsere Räume, wo die Menschen also aufnehmen, empfangen. Und unsere Militärkapläne leisten sehr viele gute Sachen, denn es geht nicht darum, dass man also Gefallene begraben hat. Es bleiben ihre Familien, Kinder und so weiter. Ich würde sagen, sehr schwierige Lage ist bei denen, die nicht wissen, wo ihre Verwandten sind, die verloren gegangen sind. Das ist sehr, sehr, sehr dramatisch, denn sie leben praktisch Tag und Nacht mit Telefon, mit der Hoffnung, dass er vielleicht lebt, dass er anruft. Und das ist also unsere Aufgabe, Aufgabe der Kirche, diese Menschen psychologisch, pastoral zu begleiten. Aber ich sage, dass es komplex gemacht wird. Herr Weihbischof, wir haben gerade darüber gesprochen, an eine gewisse Gewöhnung des Krieges, natürlich auch an die Müdigkeit, die dieser Krieg herbeiführt. Wie wichtig ist vor diesem Hintergrund für die Menschen in der Ukraine unsere Solidarität im Westen, sei es jetzt durch Hilfswerke wie Kirche in Not und andere, aber auch durch ganz andere, einfache Solidaritätsbekundungen? Also ich würde vom Zweiten beginnen. Also diese Hilfe ist sehr kostbar. Wir haben auch sehr viele Hilfe erfahren von Kirche in Not, von anderen Einrichtungen, von Sozialwerken, auch von unseren Diözesen, die uns gerne helfen, unter anderem auf Deutschland, Österreich und so weiter, auf der Schweiz. Und das ist wichtig aus verschiedenen Gründen. Erstens, das ist eine materielle Hilfe. Ohne die würde es schwierig für uns hier zu existieren. Zweitens, das ist eine Solidarität. Das ist so wichtig, dass man weiß und versteht, du bist nicht allein in dieser Not, in dieser ganzen Dramatik. Vor allem am Anfang des Krieges, was mich da verschiedene Menschen angerufen haben, mir geschrieben haben. Und das hat mich sehr gestärkt. Ich habe gewusst, ja, ich bin in dieser Dramatik nicht allein. Also das ist eine Sache, was sehr wichtig ist. Und dafür möchte ich auch meine Dankbarkeit aussprechen aus tiefem Herzen. Andere Sache, wie kann man helfen? Also ich würde sagen, die Wahrheit zu bezeugen, zur Wahrheit zu stehen, das ist auch sehr wichtig, denn der Krieg, das ist so eine Zeit, wo auch die Wahrheit zum Opfer wird. Und wir sind berufen, an der Wahrheit zu stehen, jedes richtige Wort, jedes gute Wort, Wort der Wahrheit, das ist auch ein Beitrag für den gerechten Frieden, für den Sieg. Und was ich am wichtigsten finde, das ist Gebetssolidarität. Ich weiß ganz genau, in verschiedenen Städten, in Diözesen, Einrichtungen und auch in der Kirche in Not wird für die Ukraine gebeten. Das finde ich sehr wichtig, denn wir sind immer wieder und noch mehr bewusst, nur Gott kann das beenden, was die Menschen begonnen haben. Ich meine in Bezug auf diesen Krieg. Nur er kann das beenden, sonst menschliche Ressourcen sind da zu schwach. Sie erwähnen das Gebet als vielleicht mächtigste Hilfe in einer solchen schwierigen Lage. Und Kirche in Not wird ja morgen am Montag einen Gebetsabend hier auf Radio Horeb veranstalten. Da werde ich nachher noch etwas zu sagen. Und das Gebet, das verbindet ja auch die Menschen aus den verschiedensten Ländern, auch innerhalb der Kirche und auch Menschen, die verstreut sind, wie das ja jetzt die Ukraine auch vielfach betrifft. Haben Sie eigentlich auch Kontakt zu Ukrainern, die ins Ausland geflohen sind? Ja, die Diaspora ist sehr groß und auch unsere ganze Gemeinden, die da sind. Es sind auch mehrere Priester dorthin gefahren, um diese Menschen auch pastoral zu begleiten. In ihrem Ritus, in ihrer Sprache, um in ihnen dort zu sein, die ganze Strukturen werden entwickelt, also die Gemeinden werden gegründet. Ich habe schon würde ich sagen, gute Kontakte zu meinen Mitbrüdern, Bischöfen, zu den Priestern, auch zu den Menschen, denn es sind mehrere Familien ausgewandert. Auch zum Beispiel ein Teil der Familie ist ausgewandert. Und zum Beispiel Frau mit den Kindern ist ausgewandert. Der Mann ist da geblieben oder umgekehrt. Das sind so Schicksale der großen Migration. Und wir sind auch dankbar allen Ländern, die also unsere Mitbürger aufgenommen haben und gut betreut haben. Herr Weihbischof, lassen Sie uns am Ende unseres Gespräches noch nach vorne blicken. US-Präsident Trump hat bereits vor seiner Wahl angekündigt, den Ukraine-Krieg beenden zu wollen. Jetzt hat es erstmals seit Jahren wieder direkte Gespräche zwischen Washington und Moskau gegeben, allerdings ohne Beteiligung ukrainischer oder europäischer Vertreter. Ist das eine Entwicklung, die Ihnen Sorge bereitet, oder haben Sie auch Hoffnung, weil jetzt etwas in Bewegung gekommen ist? Also wir als Christen sehen eher eine Chance, obwohl man soll auch realistisch sein. Erstens, also die Amerikaner haben den Präsidenten vor allem für sich gewählt. Das ist ganz klar. Man soll das respektieren. Auch, wie Sie sagen, also die Wahl in Deutschland, also die Deutschen wählen die Regierung für sich vor allem. Das ist ganz klar. Man respektiert das. Wobei, jetzt ist die Welt sehr global. Das kann man nicht so abgrenzen. Das ist in Amerika, das ist in Deutschland, das ist in der Ukraine. Also der Verkehr in der Welt ist extremer geworden, das ist ganz klar, dass wir, wie gesagt, auf die Weltpolitik angewiesen sind. Aber schauen Sie, wie viel gab es verschiedene Länder, Imperien, sehr mächtige Imperien in der Welt, und die sind nicht mehr da. Vielleicht in der Geschichte weiß man, dass es sowas war, aber die Kirche existiert über 2000 Jahre. Gott ist da. Er ist gleich geblieben. Natürlich, Gott hat keine Hände. Wir sind seine Hände. Deswegen, in jeder Herausforderung sehe ich immer eine Chance. Man weiß nicht, was Gott denkt und mit welchen Menschen er sich bedienen wird. Man hat immer Angst vor der Zukunft oder eine Unsicherheit, aber Gott ist auch schon in unserer Zukunft. Er kann sich nicht abgrenzen. Er ist schon dort, wartet auf uns. Ja, vielen Dank, Herr Weihbischof, für diese mutmachenden Worte, die sicherlich nicht nur Ihren Landsleuten Kraft geben, sondern auch uns hier im Westen, die wir manchmal zu sehr auf unsere eigenen Probleme schauen und die wir dann doch durch den Glaubensmut anderer Mitchristen viel Kraft für uns selbst gewinnen können und diese Kraft vielleicht dann auch wieder im Gebet zurücktragen können. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich darf Sie ganz am Ende noch um einen kurzen Segen für unsere Hörer bitten. Na, ich danke von meiner Seite für die Möglichkeit, mit Ihnen, mit euch einige Zeit zu verbringen. Ich finde das sehr wichtig, einfach miteinander verbunden zu sein. Das spüre ich ganz, ganz wichtig. Auch hier, also im Licht der ganzen Begräbnisse und so weiter. Die Leute erwarten nicht immer viele Worte, aber die sind ruhiger, wenn die wissen, jemand ist mit ihnen verbunden, also solidarisch. Und so segne uns und begleite uns, alle Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb, unsere Familie, alle, die uns hören, die mit uns gehen, die auch ihre Nöte leiden, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Volodymyr Ruza war das Weihbischof von Lemberg in der Ukraine und Projektpartner von Kirche in Not. Und über diese Projektarbeit der drei Kriegsjahre hat Kirche in Not jetzt einen Bericht veröffentlicht, den uns gleich Florian Ripka, der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, hier bei Weltkirche aktuell vorstellen wird. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir sprechen heute anlässlich des dritten Jahrestages des Kriegs in der Ukraine weiter über dieses osteuropäische Land, das schon seit Jahrzehnten von Kirche in Not unterstützt wird. Es hat in den drei Kriegsjahren viel Leid gegeben, doch inmitten dieses Leids Gibt es auch viele Zeichen der Hoffnung? Kirche Not hat in diesen 3 Jahren viele Projekte verwirklicht und Hilfen bereitgestellt, um die Kirche vor Ort zu stärken und den leidenden Menschen beizustehen. Und welche Hilfe besonders dringend war, was sie bewirkt hat und welche Herausforderungen die Zukunft bringt, darüber spreche ich jetzt mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Hallo, herzlich willkommen, Herr Ripka. Hallo, Herr Niggewöhner. Herr Ripka, Kirche in Not hat in diesen letzten 3 Jahren seit Beginn des Ukraine-Krieges fast 1000 Projekte in der Ukraine unterstützt, so eine neueste Statistik. Welche Art von Hilfe hat sich denn als besonders dringend und wirkungsvoll erwiesen? Nun, das hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert. Am Anfang des Krieges ging es hauptsächlich darum, dass man die Leute, die im Land auf der Flucht waren, unterzubringen. Also da wurde sehr viel geholfen, dass Klöster umgebaut werden konnten, dass Seminare Flüchtlinge aufnehmen konnten. Das hat sich dann im Laufe der Jahre verändert hin zur pastoralen und zur seelsorglichen, aber auch zur psychologischen Betreuung von Leuten, die Traumata davongetragen haben von dieser schrecklichen Situation. Und es wurde auch die Kirche laufend dazu befähigt, ihren Dienst zu tun. Also vielleicht einmal ein paar Zahlen dazu. Wir haben in Bezug auf Priester und Ordensschwestern haben wir im Jahr 2022 6.549 Priester mit Messstipendien versorgt. Also das ist vielleicht auch ganz interessant für alle, die ab und zu mal ein Messstipendium bei Kirche in Not aufgeben. Da geht es ja primär darum, die Intention des Stifters vor den Herrn zu tragen. Aber das ist nicht der einzige Vorteil eines Messstipendiums. Bei Kirche in Not ist es so, dass natürlich dieses Messstipendium dann 1:1 ohne Abzüge direkt in die Länder geht. Und dort unterstützen sie mit den Messstipendien primär die Priester. Aber die unterstützen damit auch oft ihre ganzen Gemeinden. Und da kam schon etwas zusammen. Im Jahr 2022 eben knapp 6.500 Priester. Im Jahr 2023 waren es dann 6.300 Priester. Und in 2024 sind sogar 7.500 Priester. Das waren ungefähr 122.000 Messen. Das ist schon sehr, sehr viel. Und es ist eigentlich annähernd jeder katholische Priester in der Ukraine, der damit unterstützt wurde. Also die Messstipendien sind und waren immer eine ganz, ganz wichtige Form der Unterstützung. Die Kirche ist die Institution in der Ukraine, wo die Leute hingehen. Aus Sowjetzeiten besteht so eine gewisse Skepsis gegenüber nichtkirchlichen Stellen, Psychologen, Ärzten, alle, die irgendwie in so Systeme, Gesundheitssysteme oder andere Systeme eingebunden sind. Und deswegen gehen die Leute auch gerne zur Kirche oder primär und zuerst zur Kirche, gerade wenn sie seelische oder psychische Probleme haben. Und dort wird ihnen auch geholfen und dort hat Kirche in Not auch sehr viel Ausbildung finanziert, dass vor allem die kirchlichen Mitarbeiter, Schwestern, Priester, Diakone, auch Laien, dass die dort auch geschult werden. Und alles hilft nichts, wenn die Priester, Ordensleute, wenn die Kirche nicht zu den Menschen kommt. Es gab auch sehr viele Fahrzeugprojekte. Es war ja erstaunlich, dass gerade in den Anfangszeiten des Krieges die Autos, die irgendwie kirchlich gekennzeichnet waren, die einzigen waren, die so ja nicht so groß in Gefahr waren, beschossen zu werden, wenn sie unterwegs waren. Das hat sich mittlerweile auch leider ein bisschen verschlechtert. Aber am Anfang war das so, sie waren noch geschützt, die Priester und Ordensleute, und oft die einzigen, die dann natürlich die Sakramente, aber auch Lebensmittel, Hygienemittel in die Dörfer bringen konnten. Also da haben wir im Endeffekt die Kirche dazu befähigt, und wir meine ich jetzt nicht wir Mitarbeiter von Kirche in Not, sondern wir große Familie von Kirche in Not, die vor allem und in erster Linie aus den vielen Wohltäterinnen und Wohltätern besteht, weil ohne diese Spenden hätten wir nichts machen können. Sie wissen ja, wir kriegen ja keine Kirchensteuergelder oder auch keine Gelder aus Berlin. Die ganze Hilfe, die dort so den Unterschied gemacht hat, kam von den Spenden unserer Wohltäterinnen und Wohltäter. Und alle, die jetzt dazuhören und was gegeben haben, sei wirklich ein herzliches Vergelt's Gott ausgedrückt. Und allen, die es noch machen wollen, sagen wir Danke, denn die Not ist noch nicht vorbei. Also Sie betonen natürlich den seelsorglichen Ansatz, der gerade auch in einem solchen Krieg besonders wichtig ist. Wie hat sich denn insgesamt die Situation der Kirche, der katholischen, der griechisch-katholischen Kirche durch den Krieg verändert? Und gibt es Beispiele für einen besonderen Einsatz oder herausragende Projekte von Kirche in Not? Es ist natürlich eine Riesenbelastung, weil jede Familie in diesem Land von dem Krieg betroffen ist. Jede Familie hat irgendein Familienmitglied, das im Krieg ist, das kämpft. Einen Sohn, einen Onkel, einen Bruder, einen Neffen. Und das ist schon eine enorme Belastung für die Leute. Es ist auch so, dass jetzt durch den fortschreitenden Krieg auch immer wieder neue Generationen herangezogen werden. Und ja, die Kirche hat auch da eine Rolle, um nämlich da die bei den Menschen zu sein und sie zu trösten. Es hat sich ein bisschen verändert. Ich habe es schon anklingen lassen, dass am Anfang die Kirche einen sehr hohen Schutzstatus hatte und auch gut angesehen war. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen abgeklungen. Die Priester sind auch oft schief angeschaut worden, weil sie eben teilweise nicht zum Militärdienst gegangen sind. Es gibt aber auch Beispiele, wie zum Beispiel, wir kennen da einen Militärkaplan, der direkt mit den Soldaten zusammenarbeitet. Und gerade für die, die ja täglich, man muss sich das vorstellen, man ist eigentlich einer Supermacht wie Russland heillos unterlegen. Die Hilfsleistungen aus den anderen Ländern sind so ein bisschen die einzige Hoffnung, zumindest für die Soldaten, dass sie sich verteidigen können. Und wenn das immer so in Frage gestellt wird, ist es eine enorme Belastung. Also ich will jetzt gar nicht von den großen politischen Zusammenhängen reden, ob das sinnvoll ist oder nicht oder ob wir unterstützen müssen oder nicht. Das müssen andere Leute entscheiden. Aber wir sollten hier unseren Blick auf die Soldaten richten. Und zwar auf alle Soldaten, die in diesem Krieg kämpfen. Denn jeder Soldat hat Familie. Und ich denke, dort ist gerade in der Ukraine und gerade mit so Militärkaplänen ein Riesendienst getan, wenn die Sakramente empfangen werden können, wenn gebeichtet werden kann, wenn einfach jemand da ist. Das ist ja auch immer die große, große Aufgabe der Kirche, einfach nur da zu sein. Das hören wir nicht nur aus der Ukraine, sondern aus vielen, vielen Ländern. Oft ist das Leid so groß, da wären Worte zynisch, aber einfach diese Anwesenheit und diese Stellvertreterrolle Christi auf Erden oder das Bringen der Sakramente ist oft das Wichtigste, was man tun kann. Und da hat die örtliche Kirche schon viel geleistet, die griechisch-katholische vor allem, römisch-katholisch gibt es ja nur sehr, sehr wenige in der Ukraine, gerade so an der Grenze zu Polen. Aber die Kirche, die wirklich sehr viel geleistet hat für die Menschen, gerade im Westen, ist die griechisch-katholische Kirche. Und das ist natürlich schon, sie hat immer noch ein hohes Ansehen, denn sie hat ja auch den Kommunismus im Untergrund überstanden. Das hat schon so einen gewissen Heldenstatus. Aber der bröckelt so ein bisschen. Aber nach den 3 Jahren Krieg ist es ja auch klar. Die Menschen werden müde und alle hoffen, dass es irgendwie aufhört. Herr Rybka, Sie haben gerade schon die große Solidarität der Wohltäter von Kirche in Not erwähnt. Kommt diese denn an bei den Menschen in der Ukraine? Wissen die davon? Ja, die Hilfe kommt an und unsere Projektpartner bekommen auch immer wieder Besuch von unseren Kollegen aus der Zentrale. Da werden unterschiedlichste Orte besucht. Es ist ja auch so, dass auch vor dem Krieg, als Ukraine eigentlich so als langweiliges Land galt im Spendensammeln. Es gab da Länder wie im Nahen Osten oder Afrika, wo eine viel plakativere Not da war. Auch da wurde die Ukraine immer unterstützt von Kirche in Not. Es wurden vor allem Seminaristen unterstützt oder Orden, damit eine Ausbildung stattfinden kann. Und dadurch sind Freundschaften entstanden, dadurch sind fast familiäre Beziehungen entstanden. Und so konnte Kirche in Not auch einen Tag nach Ausbruch des Krieges sofort Hilfe leisten, weil wir wussten, wer die sind, wir wussten, dass sie vertrauenswürdig sind, dass man sie schnell ausstatten kann, dass sie gleich von heute auf morgen, weil noch handlungsfähig sind und im Dienst am nächsten, weil man muss sich vorstellen, sobald der Krieg ausgebrochen ist, sind die Preise von heute auf morgen explodiert. Das Tanken ist zu einem reinen Luxus geworden, die Lebenshaltungskosten, die Nahrungsmittelversorgung, alles hat gestockt, eine Riesenunsicherheit war da, berechtigt. Vielerorts kam es auch zu Zusammenbrüchen der Versorgung. Und da konnte die Hilfe von Kirche in Not sofort einen Unterschied machen. Und das ist bis heute so, denn die staatlichen Strukturen tun mit Sicherheit auch, was sie können, aber sie sind begrenzt. Und wie gesagt, die Kirche hat einen hohen, hohen Status im Land und die Leute gehen dorthin, wenn sie Schwierigkeiten haben, vor allem natürlich seelischer Natur, aber auch ganz praktischer Natur. Die Kirche ist da einfach die Institution im Ort und das macht einen enormen Unterschied, ob sie handlungsfähig ist oder nicht. Und sie ist handlungsfähig durch die Spenden von den weltweiten Wohltäterinnen und Wohltätern von Kirche in Not. Jetzt tut sich ja gerade in der Weltpolitik auch auf der diplomatischen Ebene einiges. Es ist noch nicht abzusehen, in welche Richtung das geht. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Zukunft? Also ich sehe da schon Schwierigkeiten, die ganzen Traumata aufzuarbeiten. Denn die Soldaten erleben täglich im Krieg Gräueltaten, sie erleben lebensbedrohliche Situationen. Jeder Tag könnte mit großer Wahrscheinlichkeit der letzte sein. Das hinterlässt Spuren. Das hinterlässt auch Spuren in den Familien. Das hinterlässt Spuren wiederum in den nächsten Generationen. Oder was ist mit den vielen jungen Leuten, die jetzt im Krieg sind und keine Ausbildung machen können oder auch keine Familien gründen können? Was passiert da? Das ist zwar symptomatisch für jeden Krieg, aber es trifft halt jetzt auch auf die Ukraine zu. Die Leute wissen nicht, wie es weitergeht. Im Moment wird über ihre Köpfe hinweg verhandelt zwischen den Großmächten. Da kommen sie sich auch hilflos vor. Das kann ich auch verstehen, weil da kein Einfluss genommen werden kann. Ich denke, es muss auch viel aufgearbeitet werden, was jetzt zur Versöhnung führen kann. Aber das sind wirklich Sachen, die in sehr, sehr weiter Zukunft sind. Denn man muss ja auch mit seinen Nachbarn künftig auskommen. Aber wir sehen es an der deutschen Geschichte, wie wichtig so etwas ist, dass man das aufarbeitet, dass man wieder gute Beziehungen zu seinen Nachbarn hat. Wir sehen aber auch an unserer eigenen Geschichte, wie lange das dauert und wie viel Enthusiasmus und wie viel Goodwill und ja, auch wie viel Gottvertrauen und wie viel Gottbezug dann da auch da ist. Und ich weiß nicht, ob dann Gott noch eine Rolle spielen darf in der großen Politik, denn ich hoffe, dass er es darf, weil ich glaube nicht, dass jemand anders das auf die Reihe kriegt. Und das, ja, wir beten und ich denke auch, das Gebet ist extrem wichtig. Ja, Herr Ripka, vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihren Einsatz für die Menschen in der Ukraine. Und weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Das war Florian Ripka, der Geschäftsführer von Kirche Not Deutschland, mit seiner Bilanz zu 3 Jahren Krieg in der Ukraine. Zuvor habe ich mit Weihbischof Volodymyr Ruza aus Lemberg gesprochen. In beiden Interviews wurde die Bedeutung der Gebetssolidarität besonders betont. Und genau dazu gibt es morgen eine Gelegenheit, denn Radio Horeb überträgt ab 17.30 Uhr live eine Gebetsstunde von Kirche in Not für den Frieden in der Ukraine. Seien Sie gerne dabei, morgen Montag um 17.30 Uhr hier auf Radio Horeb. Noch 2 Hinweise. Neu im Bestellservice von Kirche in Not sind 2 Publikationen. Zum einen ein Begleitheft »Wir Kinder feiern die Heilige Messe«, ideal für den Kommunion- oder Religionsunterricht. Sie können dieses Heftchen für 1,50 Euro im Bestellservice unter www.kircheinnot im Internet bestellen. Außerdem gibt es ein neues Heft aus der Reihe Glaubenskompass, diesmal über die heilige Hildegard von Bingen. Diese Schrift ist kostenlos erhältlich. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen um 17.30 Uhr hier bei Radio Horeb zum Gebet wieder. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder einschalten zu Weltkirche aktuell. Gottes Segen. Am Mikrofon war Ihr Volker Niggewöhner.